Schmusekatze ganz allein sucht nach großen weichen Pfoten. So um die 30 soll er sein, der Typ, von dem ich dauernd träum. Das Single-Leben bin ich leid, brauch was Warmes, wenn es kalt ist. Biete ganz viel Zärtlichkeit, such dich für die Ewigkeit. Hey, ich such hier nicht den größten Laber, der sich für den Allerschärfsten hält. Such eher einen Typ, mit dem man kuscheln kann. Ich weiß genau, was mir gefällt. Attraktiv, mit den Beinen fest im Himmel. Such den ganz besonderen Mann, der mich glücklich machen kann.